WDR 5 Erlebte Geschichten. Als David Bowie Mitte der 1970er Jahre die legendären Alben Heroes und Low in West-Berlin aufnahm, war Eduard Meyer hautnah dabei. Als Übersetzer, Kumpel, Tontechniker und Musiker. Dabei immer offen und gleichzeitig diskret. Der 73-jährige gebürtige Ostwestfale lernte sein Handwerk an der Fachhochschule Düsseldorf und in den Cornett-Studios in Köln. Bis 1989 arbeitete er als Toningenieur in den Berliner Hansa-Studios für Künstler wie Iggy Pop, Peter Maffay, Hildegard Knef, Reinhard May, Tangerine Dream, Harald Junke und eben David Bowie, der eines Morgens mit Iggy Pop vor Meyers Wohnungstür stand und nach einem Frühstück verlangte. Heute am 8. Januar, an dem David Bowie 70 geworden wäre, wenn er nicht vor einem Jahr gestorben wäre, wohnt Eduard Meyer wieder in seiner Heimatstadt Lübbecke und spielt dort im Schützenmusikchor Posaune. David Bowie kam also auf Umwegen nach Berlin. Er hatte also das Album Low ja schon bereits aufgenommen im Château d'Hérouville in Frankreich und war also sehr unzufrieden, weil die Mitarbeiter dieses Studios, es gab einen Mitarbeiter, der also auch sehr orientiert war an der Presse und der hat also dann interner von David Bowie an die Presse weitergegeben und das konnte er auf den Tod nicht leiden. Also das war also, das hat ihn sehr gewurmt. Außerdem haben sie erzählt, dass also beim Frühstück war der ganze Frühstückstisch mit Fliegen übersät, weil Château d'Hérouville liegt mitten in einer landwirtschaftlichen Umgebung mit Viehzeug, Kühe und Schafe und was weiß ich. Und das fanden die also nicht so prickelnd mit den Fliegen. Und deswegen haben sie also ihre Zelte dort abgebrochen und hatten aber zu der Zeit schon über Kraftwerk und Edgar Fröse, Tangerine Dream, Kontakt aufgenommen. Und Edgar Fröse war sein Ansprechpartner und der hatte ihm vorgeschlagen, komm doch mal nach Berlin, hier gibt es ein ganz tolles Studio, das wird dir bestimmt gefallen. Und so kam es dann auch 1976, als er kam. Und diesen Saal sah, war er völlig fasziniert. Also er kannte ja nun auch Abbey Road und alle großen Studios, auch in Amerika und auch in der Schweiz, in Montreux. Das war ja sein Wohnsitz, da kannte er auch diverse Studios. Aber diese Besonderheit des Hansa Studio 2, die hat ihn also unheimlich gereizt. Dann hat er den Zuschlag gegeben und ist dann nach Berlin gekommen. Und ich wusste natürlich, wer David Bowie war. Er war schon ein Star, ja. Also, Hunky Dory und so, die Sachen, die hatte er alle vorher schon aufgenommen. Also er war ein großer Star, nicht? Und ich habe mir eigentlich keine Gedanken gemacht über seine Herkunft und sein Vorleben, was bis dahin ja sehr publik war in der Öffentlichkeit, also weltweit kann man schon sagen, nicht? Aber das war eigentlich fürs Hansa-Studio eine große Ehre, dass der da hinkam. Und als ich davon erfuhr, wurde ich von unserem Studioleiter angesprochen, ob ich das wohl machen würde. Und ich habe gesagt, natürlich. Er sagte, du kannst am besten Englisch. Also die Kollegen haben sich da auch dann nicht so sehr getraut, das zu machen. Und ich war dann also auserkoren, mit David Bowie zu arbeiten. Dann habe ich gesagt, okay, mache ich ja. Und ich hatte überhaupt keine Angst. Also ich habe vor ihm auch nicht einen roten Teppich ausgerollt. Also das war auch nicht üblich bei uns, weil wir hatten ja schon mit vielen Prominenten, Personen vorher Aufnahmen gemacht, wie zum Beispiel mit Hildegard Knef oder zum Beispiel mit Sarah Leander habe ich doch eine Aufnahme gemacht. Ja, ja. Sie hat das R gerollt, wie also verrückt, ja. Und dann kam David Bowie und meine Aufgabe war, morgens den Kaffee zu kochen und das Studio einzuschalten und alles vorzubereiten, die Bänder bereitzulegen und auflegen und so weiter, alles was da zu tun war. Sein Toningenieur und Produzent Tony Visconti war ja immer bei ihm und mit dem bin ich dann also auch viel mehr ins Gespräch gekommen, natürlich zu Anfang. David Bowie war so ein bisschen reserviert mir gegenüber, so seine Art. Und als dann also zur Sprache kam, dass also für ein Stück auf dem Album Low namens Art Decayed noch etwas ergänzt werden müsste und sie mittlerweile erfahren hatten, dass ich also studierter Cellist war, kam sie auf die Idee, dass ich da also ein paar Tracks auf diesem Stück Art Decayed auf meinem Cello spiele. Und habe dann mein Cello mitgebracht und Visconti hat mir ein paar Noten aufgeschrieben und dann habe ich also 8 Spuren aufgenommen. Schöne Teppichklangfarben. Und das hat das Eis gebrochen, als er erfuhr, dass ich also studierter Cellist bin. war er plötzlich viel freundlicher zu mir. Und wir sind also doch ein ganz tolles Team geworden und haben also da viele schöne Sachen erlebt. Tony, David, Edu waren die drei, the three men with a beard. Wir hatten alle einen kleinen Schnäuzer und da gibt es auch ein Foto, wo wir also abgebildet sind vor dem Hansa 2 Mischpult. Alle David im Holzfällerhemd. Das war also 1976, als wir das Album Low fertigstellten. Später gesellte sich ja Iggy Pop dann auch noch dazu, der also aber auch da eigentlich gar nichts zu sagen hatte, sondern immer nur irgendwo im Nebenraum saß und irgendwelche Verse aufschrieb, Iggy Pop, und dann auch mal zitiert wurde, ja, hört ihr das mal an und wie findest du das? Also eigentlich im Hintergrund gewirkt hat, also gar nicht entsprechend im Vordergrund stand, sondern im Hintergrund gewirkt hat. Man muss das auch so verstehen, er hat also viel geschrieben in der Zeit, also er hat immer im Nebenraum gesessen, in einer Fensternische, und er hatte in der Küche eine Papierrolle entdeckt, hat die mitgenommen und hat die beschriftet mit Texten, und die ganze Papierrolle hing durch den ganzen Raum, also es war wirklich ein putziges Bild, was er da abgab, und ich habe natürlich gesehen, wie die miteinander umgingen, nicht? Und David war erstmal ein bisschen sein Lehrmeister am Anfang von Iggy, sein Chef sozusagen. Und er kam mir sehr kleinlaut vor. Also er hat sich also immer schön geduckt und hat sich gefügt in der Wohnung, dass er ihm den Kühlschrank leer gefressen hat. Und dann hat er gesagt, pass mal auf, du musst hier ausziehen. Ja? Dann musste er ausziehen. Dann haben sie aber im Hinterhaus eine kleine Wohnung gefunden, wo er dann mit Esther eingezogen ist. Nicht? Esther war die Freundin von Iggy. Und bei anderer Gelegenheit, ich wohnte ja in der Kreitstraße damals, in Schöneberg auch, hat er mich besucht, stand morgens um 9, klingelte, hat mich da besucht, stand in der Tür mit Iggy Pop, die beiden. Und da habe ich sie dann reingebeten und habe Kaffee gekocht und habe ihnen ein kleines Frühstück serviert. Und bei der Gelegenheit kam ich auf die Idee, ihnen mein Gästebuch vorzulegen. Und Iggy Pop hat geschrieben, I was here. Und da hat David Bowie dann reingeschrieben, could I interest you in a new Hoover? Weil er fühlte sich wie ein Staubsaugervertreter, der also irgendwo klingelt und sagt, hallo, hast du Interesse an einem neuen Staubsauger? Das war sein Charme, sein Humor, den er so hatte. Also das hat er so versprüht, immer wieder, also bei jeder Gelegenheit. Eine Geschichte zum Beispiel ereignete sich, waren zum Feierabend, 18 Uhr, standen plötzlich drei Mädels da, die wohl David bestellt hatte, kommt doch mal ins Hansa-Studio. Und er hat die erst gar nicht bemerkt. Und ich sah die denn und habe ihm da Bescheid gesagt, du hast Besuch, das sind also drei junge Frauen. Und okay, ja, er kam dann und begrüßte die und zitierte dann seinen Freund Iggy Pop zur Seite und sagte, du kannst dir eine aussuchen, ich nehme die anderen beiden. Ja, was habe ich gedacht? Also die führen ein Leben außerhalb dieses Studios, was ich nicht beschreiben kann, aber was wahrscheinlich solche Dinge ganz normal empfindet, nicht? Die also ganz normal sind, für die beiden jedenfalls. Für mich wäre das also wahrscheinlich nicht so gewesen, aber die haben das halt so gesehen. Und wir haben uns dann also auch privat etwas angefreundet, indem er mich also zu einem Weihnachtsgansessen eingeladen hat. Und diese privaten Geschichten, die fingen eben damit an, dass ich eingeladen wurde zu einem Weihnachtsgansessen mit Tony Visconti und Iggy Pop und David Bowie und Coco Schwab. Und Esther war die Freundin von Iggy Pop. Mittlerweile waren sie ja aus dem Gehrhus Hotel in die Hauptstraße 155 in dieses Apartment gezogen in Schöneberg. Und es wurde erstmal ein Rundgang durch das ganze Apartment gemacht und waren viele Zimmer, 7 Zimmer, soweit ich mich erinnern kann. Und es war ein Atrium, ein Innenhof herum, im ersten Stock oben. Und die Räume waren fast alle leer, bis auf eine Matratze oder einen Stuhl irgendwie. Also ganz wenig Mobiliar. Natürlich klar, woher sollte das kommen? Das war ja kürzlich erst eingerichtet. Das Einzige, was eingerichtet war, war Davids Wohnzimmer, wo er also seine Anlage hatte. Und ein Bett stand da auch. Und eine Staffelei, er malte auch mit einem Bild drauf. Und dieses Zimmer war also komplett eingerichtet. Dann gab es noch ein Zimmer, in dem Iggy hauste. Das war also auch sehr dürftig eingerichtet. Und der einzige Raum, der komplett eingerichtet war, war die Küche. Also da stand eine große Tafel, wo man dinierte, und Coco Schwab hatte eine Weihnachtsgans im Ofen gebraten und die wurde dann also auf den Tisch und zerlegt, und das hat sehr gut geschmeckt, ja. Alle freundlich und zuvorkommend, und das war super Stimmung, also es war richtig toll. Coco, das war die Frau an seiner Seite, Coco Schwab, weswegen Angie auch sauer war auf ihn, diese Eifersucht, nicht? Er war ja mit Angie verheiratet und Coco Schwab war auch seine persönliche Managerin. Die hatte einen extra Produzentenraum vor dem Regieraum im Hansa 2. Die hat also auch alles organisiert und alles, was also jetzt an Konversation mit der Schallplattenfirma und so zu tätigen war, das machte Coco Schwab, die auch später dann in der Hauptstraße 155 mit eingezogen war. Die wohnte da auch. Und dann gibt es eine Geschichte, wo Angie ihn besucht hat und hat versucht, mit Schnaps ihre Kleidung zu verbrennen, aus Eifersucht. Und die ist dann nicht angefangen zu brennen und hat da ihre ganzen Klamotten aus dem Fenster rausgeschmissen in den Innenhof und ist dann also dann unter Protest also wieder abgehauen. Das war diese Begegnung mit Angie. Angie kommt, und ich habe ihn niemals ärgerlich erlebt, außer bei diesen Situationen mit seiner Frau, wo er am Telefon richtig laut wurde und so. Aber so im Umgang mit seinen Mitarbeitern und mit seinen Musikern war der also total freundlich, also ganz lieber Kerl eigentlich. Also ich habe ihn da sehr geschätzt. Und David hatte eigentlich für jede Situation, in die man kam, irgendwie auch eine Lösung parat. Er hatte immer irgendwie manchmal auch Unsicherheiten, die er aber praktisch überspielt hat, indem er zwar auf Kritik reagiert hat, aber dann doch das gemacht hat, was er wollte. Also er war da sehr konsequent. Es war auch bei David Bowie üblich, dass also First Take galt. Also die erste Aufnahme war immer gekauft. Also das war dann ganz typisch, weil ich hatte ja auch andere Produktionen, wo das also viel länger dauerte und man also unendlich versucht hat, das immer wieder zu verbessern und so. First Take, it's okay, it's fine, yeah. Und wir haben schon bei dieser Produktion mit David Bowie immer versucht, irgendwas Neues zu erfinden. Wir haben also auch die Räumlichkeiten um das Studio herum, wie das berühmte Foyer, was sehr hallig ist, oder auch das Treppenhaus benutzt, um dort also Klänge reinzuschicken und die also von einem anderen Ort wieder zu übernehmen, so als wenn sie durch einen großen Raum geflogen wären. Wir hatten zwar den großen Meistersaal, aber das reichte uns natürlich nicht aus. Wir wollten halt immer was Neues erfinden. Ich habe also sogar mit einem Gitarrenverstärker auf den Rücken gelegt und habe ein großes Tonrohr aufgebaut auf dem Gitarrenverstärker und habe ein Mikrofon in dieses Tonrohr gehängt, um also zu versuchen, irgendwas Knistriges zu machen, irgendwas Verrücktes. Heute hat man Effektgeräte, da kann man das alles elektronisch einstellen. Aber das war damals natürlich, gab es das noch nicht und war nicht möglich. Und wir haben das ausprobiert und immer wieder neue Sachen erfunden. Eine ganz wichtige Geschichte für das Album Low war zum Beispiel auch die Frage von David Bowie an Tony Visconti: Hast du irgendwas Neues vom Markt, was du da mitbringen könntest? Da sagt er: Ja, ich habe einen Harmonizer. Was ist das? Das ist ein Gerät, it fucks the time, also was also das zeitliche Gefühl verändert. Und das war eigentlich ein Delay-Gerät. Und wenn man Album Low auflegt, gleich die erste Nummer, hört man diese immense Snare-Drum, die also wie durch einen Space-Raum auf einen zurattert. Das war dieser Harmonizer. Und wir haben natürlich dann auch fürs Hansa-Studio diesen Harmonizer gekauft. Heute sind die Geräte so, dass die also Stimmen, die nicht sauber sind, korrigieren können. Also das gibt es heute. Leute, die nicht singen können, können auf einmal singen, ganz sauber. Durch die Technik eben. Ja, also ich habe also doch so einige Sachen in dieser Zusammenarbeit mit David Bowie, Tony Visconti und Iggy Pop erlebt. Eine Geschichte zum Beispiel: Am Eingang des Hansa-Studios war ja die Köthener Straße und die ging direkt auf die Mauer zu. Und als wir zu dritt vor dem Mischpult standen, David, Tony und ich, war in Blickrichtung vom Mischpult des Regieraums ein Fenster, welches im Sommer natürlich geöffnet war, weit geöffnet. bewaffnet war und man einen Blick hatte über ein Areal mit der Mauer und einem Haus hinter der Mauer an der Köthener Straße. Dort verlief nämlich die Mauer. Das waren so ungefähr 200 Meter. Also war mit normalem Auge alles gut zu erkennen. Und hinter der Mauer stand eben dieses Haus. Und damit die einen besseren Überblick hatten, hatten die auf diesem Haus auf beiden Seiten einen Wachturm gebaut, wo also die Fopos mit ihren Maschinengewehren über der Schulter Unterschlupf fanden, wenn es regnete. Das kam ja auch mal vor. Ansonsten hatten die also riesen Feldstecher da oben, um ihren Bereich da einzusehen. Und mit diesem Feldstecher konnten sie natürlich auch bis in den Regieraum reingucken und feststellen, da ist ja David Bowie. Und akustisch konnten sie das wohl auch hören. Über 200 Meter war das also nicht zu überhören, was da also an Sound und Musik ablief. Und diese Situation habe ich dann versucht zu entschärfen, indem ich einfach mal, als wir betrachtend in Richtung dieses Wachturms schauten und die Soldaten dort oben mit ihren Ferngläsern sahen, dass ich einfach die Lampe mal hochgehoben, um den Soldaten zu signalisieren, hallo, wir sind hier, ich sende euch ein kleines Lichtsignal. Das haben David und Tony Visconti zum Anlass genommen, sich also spontan unter das Mischpult zu ducken. Das war natürlich ein Witz und das war sicherlich nicht ernst gemeint von den beiden, sondern eine Reaktion auf ihre Fantasien, die sie eigentlich damit verbannen. Ja, ich habe, nachdem das Album Low und auch Lust for Life mit Iggy Pop abgeschlossen war, im Frühjahr 1977, wurde ja dann im Sommer 1977, nahm David Bowie seine nächste Platte Heroes auf. Und der Song, der berühmte Song Heroes und der Hintergrund dieser Geschichte über den Text von Heroes. Soviel ich weiß, hat also Antonia Maas, die als Background-Sängerin engagiert wurde, eine Frau, die also als Solistin in einer Big Band gesungen hat, die wurde engagiert für den Background-Gesang, die im Übrigen auch diesen deutschen Vers organisiert hat für David Bowie, weil bestimmte Wörter konnte David Bowie gar nicht aussprechen auf Deutsch. Deswegen hat sie das also so konstruiert, dass das für ihn machbar wurde. Die Geschichte war die, dass er, David Bowie, wollte den Text schreiben. Er war also ein Künstler, der seinen Text immer kurz vor der Aufnahme schrieb und fertigstellte. Also er hat anscheinend seine Gedanken so lange gespeichert und aufgehoben, bis der Moment kam, wo er also Farbe bekennen musste, wo er also was abliefern musste. Und das hat er also dann auch spontan gemacht, hat die beiden rausgeschickt, Antonia und Tony Visconti. Und dann haben die einen kleinen Spaziergang gemacht zur Mauer und sie hat ihm das gezeigt. Und angeblich will David Bowie da ein Liebespaar gesehen haben, was sich küsst an der Mauer. Und Antonia hat gesagt, wir konnten uns gar nicht küssen, weil wir waren da gar nicht. Und Tony Visconti hat aber gesagt, er hätte eine kleine Affäre mit ihr gehabt. Das hat er mir, also vor 2 Jahren hat er mir das erzählt, ja, Tony Visconti. Aber es ist völlig egal, ob das nun Antonia und Tony Visconti waren, die sich da geknutscht haben. Ist ja auch vielleicht nicht so wichtig. Was aber der Hintergrund wohl ist, sind diese Bilder, die er sich in der Brücke angeschaut hat, wo es also ein Gemälde gibt, wo zwischen 2 Mauern ein Liebespaar sich küsst. David Bowie hat das wohl zum Anlass genommen, seine Texte dementsprechend zu gestalten. Das ist wohl dann die hauptsächliche Inspiration gewesen, die ihn da inspiriert haben. Und ich vergesse nicht, wie ich also auch das zum ersten Mal gehört habe, dieses Lied, wo ich also total fasziniert war und die also auch alle selbst begeistert waren, was sie da also geschaffen hatten. Und das Handwerkszeug dazu lieferte ihnen ja das Hansa-Studio. Ich glaube, im Nachhinein feststellen zu dürfen, dass dort ein Stück Musikgeschichte geschrieben worden ist. Also für mich war natürlich diese Berliner Zeit mit David Bowie, diese 2 Jahre, damit abgeschlossen, dass also dann der Künstler wieder abgezogen ist aus Berlin. Aber im Nachhinein habe ich doch festgestellt, dass diese Berliner Zeit für ihn wieder mal eine Phase war, wo er wie ein Chamäleon aus einer bestimmten Situation heraus in eine ganz neue Phase gelangt ist, und zwar im positiven Sinne. Also es ging ihm nach der Berlin-Phase wesentlich besser. Die hat also ganz viel bewirkt bei ihm für sein weiteres Leben, was er noch genießen konnte. Das kamen ja noch viel größere Erfolge danach, also das darf man nicht vergessen, dass das nur ein Meilenstein ist, aber diese Geschichte mit dem Album Low, wo er sich also ganz tief unten fand, ich habe ja das auch mitbekommen, diese Querelen mit der Schallplattenfirma, die sagte, was für eine Scheiße ist dieses Album Low, da können wir also nichts mit anfangen, und mit dem Album Heroes, das nächste danach, wo er eigentlich ganz oben war, We Are Heroes, Just For One Day, also das war für ihn überhaupt das Allergrößte. Ja, also ich habe David noch zweimal wieder getroffen, und zwar einmal 1987 bei der 750-Jahr-Feier von Berlin, als er ein Konzert gegeben hat in Berlin, und dann noch 2002, als er in der Max-Schmeling-Halle ein großes Konzert gegeben hat. Ich habe ihn nach dem Konzert getroffen, und plötzlich ging die Tür auf und David stand in der Tür und er sah mich, hat mich sofort wiedererkannt und kam direkt auf mich zu. Und ich habe ihm 2002 erzählt, dass ich vorhabe, in Rente zu gehen als Pensionär und dass ich also meinen Job bei Hansa aufgeben werde, um wieder nach Ostwestfalen zu ziehen, nach Lübeck, wieder in meine alte Heimat zurückzukehren. Und hat sich das alles angehört und hat mir alles Gute gewünscht. Und das war damals das letzte Mal. Danach habe ich ihn persönlich nicht mehr gesehen, aber wir sind weiter in Kontakt geblieben per E-Mail. Heute ist mir sehr klar, wie wichtig eigentlich diese Hansa-Studios für alle großen Künstler, mit denen ich dort gearbeitet habe, gewesen ist. Und für mich ist es auch ja, ein ganz bedeutendes Ereignis in meinem Leben, dass ich diesen Weg gegangen bin. Mittlerweile bin ich seit 13 Jahren Rentner und habe also nie das Gefühl gehabt, dass ich im Hansa-Studio wirklich aufgehört habe, sondern das ist wie ein zweites Wohnzimmer für mich, also auch heute noch. Ich habe ein ausgefülltes Leben hier auf dem Lande. Ich habe meine kleine Welt hier mit einem kleinen Garten und spiele Cello im Symphonieorchester und dann spiele ich Trompete und Posaune und Klavier. Vermisse eigentlich gar nichts, weil ich habe meine Musik, ich habe meine Ruhe und alles Schöne, was mich hier umgibt. Und denke aber trotzdem manchmal noch wieder an Berlin zurück und fahre auch regelmäßig immer wieder nach Berlin. Wir organisieren auch Treffen mit meinen ehemaligen Kollegen. Das ist also auch immer sehr nett und erlebnisreich und gibt mir immer wieder Kontakt zu dieser Welt, in der ich mich eine Generation lang bewegt habe. Frühstück für David Bowie, anlässlich seines 70. Geburtstags und seines ersten Todestages. Über seine Begegnung mit dem großen Künstler in Berlin erzählte heute der Toningenieur Eduard Meyer. Eine Sendung für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten von Andrea Halter. Erlebte Geschichten wieder am kommenden Sonntag zur gleichen Zeit, dann mit einem Mann, der immer schon davon träumte, einmal einen Cowboy spielen zu dürfen. Der Schauspieler Michael Gwisdek, der 75 Jahre alt wird. Sonntag wie gewohnt, 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.